وصلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله. وله في حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط. وصلى يوما في الحجر فجاء حجر قذافة فذهب ببعض ثوبه فمنفت، يعني القذافة هي المنجنيق. هذه بارك الله فيكم في مسائل فضائل الصلاة. فالصلاة عماد الدين وهي غرة الطاعات، لأنه أهم شيء في أمور الدين بعد الإيمان الصلاة. وفي فضل الصلاة أمور كثيرة، بل في وجوبها آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين إذا مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إلى غير ذلك من الآيات. وعمود الإسلام الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الرجل الذي يصلي ويجتنب الكبيرة فالصلاة فالصلاة إلى الأخرى كفارة لما بينهن مجتنبت الكبائر. ومن توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين خاشعا لله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه بشرط أن تجتنب الكبائر. وعبد الله بن الزبير رضوان الله عليه كان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من الخشوع، يعني كأنه جماد، كأنه شيء من الخشوع. وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره وهو ساجد لا يلتفت لشدة خشوعه في الصلاة. بل في مرة صلى في الحجر يعني في مكة عند الكعبة، وأتاه حجر من جنيق فأخذ من ثوبه وهو يصلي وكأنه لم يسقط بجانبه أو عليه حجر رضوان الله عليه. وقال ميمون بن مهرة: ما رأيت مسلم ابن يسار ملتفتا في صلاة قط، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها، وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت، وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا، فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا. انهدم الزاوية من المسجد وهو يصلي في المسجد فما التفت لخشوعه في الصلاة، بل أن أهل بيته كانوا إذا صلى ضحكوا وتكلموا، وإذا لم يصلي سكتوا، يعني هو في صلاته خاشع، هذا الخشوع الذي يجعله ينسى الدنيا. وكان علي بن الحسن رضي الله عنهما إذا توضأ أصفر لونه فقيل له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ الإنسان سيقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخشوع في الصلاة. Vorzüge des Gebetes. Das Gebet ist die Säule des Islam. Und das Gebet ist die wichtigste Gottesdienst, was ein Muslim macht. Natürlich nach Shahada, nach La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Es gibt bezüglich Vorzüge des Gebetes viele Hadithe und viele Überlieferungen, die bekannt sind. Und das Wichtigste im Gebet ist Al-Khushu'a. Al-Khushu'a übersetzt man mit Demut, obwohl diese Übersetzung nicht so richtig ist. Aber Al-Khushu'a ist sehr wichtig. Und das ist, dass man konzentriert ist, wenn man das Gebet verrichtet. Das bedeutet, du konzentrierst dich nur an deinem Gebet. Und du machst, was in deinem Gebet ist. Was anderes nicht. Uthman, Radwanullahi alayhi, hat berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn jemand das Pflichtgebet betet. Und davor hat man richtiges Wudu gemacht. Und da hat man Khushu' im Gebet. Und da hat man das Gebet richtig verrichtet. Wenn man das macht, dann ist dieses Gebet Sühne. Für die früheren Sünden, wenn man keine große Sünde begeht. Und das ist in deinem Leben so. Das heißt, wenn du richtig betest und du hast Khushu', dann ist das Sühne für die Sünden. Und auch Uthman hat überliefert, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wer zwei Rak'a betet und dabei hat die Person Khushu', das wird la yuhaddithu fihima nafsa, das wird, der denkt nicht über andere Sachen, der denkt nur an das Gebet, der ist konzentriert, wird ihm die früheren Sünden verziehen. Abdullah ibn Zubayr, als er gebetet hat, war er wie ein Stock, wie ein Baumast. Das heißt, er war nur konzentriert in seinem Gebet. Und die Vögel, die haben sich auf seinem Rücken gestellt, während er betete. Und er hat sich nicht bewegt. Weil die Vögel haben gedacht, dass er kein Mensch ist, wenn er betet, sondern die haben gedacht, er wäre sozusagen ein Baumstück und sowas, weil er so konzentriert war im Gebet. Und er hat einmal neben Al-Ka'ba gebetet und die Leute haben katabuliert. Und er hat einen Stein bekommen auf seinen Klamotten. Und dieser Stein hat etwas von seiner Bekleidung gerissen. Und er hat weiter gebetet, ohne dass er sozusagen was machte. Das heißt, Barakallahu fikum, wenn man richtig beten will, dann muss man Khushu' im Gebet haben. Khushu', man übersetzt, wie ich schon gesagt habe, mit Demut. Aber das ist nicht so richtig, dieses Wort, aber trotzdem, wir müssen das benutzen, damit die Leute das verstehen. Khushu' bedeutet, dass du im Gebet Konzentration hast und dass du dich in deinem Gebet nur an das konzentrierst, was das Gebet betrifft. Das wird nicht über etwas anderes denken. Nicht, dass du betest und du denkst woanders, du bist woanders. Nein, das ist kein Khushu'. Zweitens, du machst das Gebet richtig, wie der Prophet Muhammad s.a.w. uns beigebracht hat. Drittens, du gibst jede Bewegung die genügende Zeit. Nicht, dass man nur etwas sozusagen schnell wie picken macht, das geht nicht im Gebet. Maimun ibn Mahran sagte, ich habe niemals Muslim ibn Yasar gesehen, dass er sich gedreht hat im Gebet. Niemals. Einmal wurde eine Hälfte von der Moschee zerstört, zusammengebrochen. Die Leute vom Markt, die kamen alle damit, sie helfen und so weiter. Er war in der Moschee und er hat weiter gebetet, als ob nichts passierte. Der war in der Moschee. Und eine Hälfte von der Moschee wurde zerstört. Und er hat gebetet. Und er hat weitergemacht, weil er konzentriert war, weil er Khushu' hat. Seine Familie, als er reingekommen ist, haben nichts gesprochen. Sie haben geschwiegen. Als er mit dem Gebet angefangen hat, sie haben angefangen zu reden, zu lachen. Weil er im Gebet so konzentriert war, dass er nicht mehr sozusagen zwischen den Leuten ist, sondern der hat sozusagen diese Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala im Gebet gepflegt. Ali ibn al-Hassan, radhiyallahu alayhi. Ali, der Sohn von al-Hassan, von Ali ibn Abi Talib, radhiyallahu alayhi. Als er Wudu gemacht hat, war er blass geworden. Die haben ihm gesagt, was ist los mit dir, wenn du Wudu machst, dann wirst du blass. Er hat gesagt, wisst ihr nicht, zwischen welchen Händen ich jetzt stehen wird? Sondern der wird zwischen Händen Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Und deshalb, man sollte hier sich überlegen, wenn man betet, wie die Sache ist. Sind wir eigentlich so? Wenn wir anfangen zu beten, sind wir konzentriert? Denken wir nur an das Gebet? Denken wir nur an Allah? Oder leider, wenn wir beten, dann denken wir über etwas anderes. Wa'alam. Ana li salati arkanan wa wajibat wa sunan. أن للصلاة أركانا وواجبات وسننا، وروحها النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب، فإن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجات وأفعال، ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجات، لأن النطق إذا لم يعرب عما في الضمير كان بمنزلة الهذيان، وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال، لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود، فإن الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة، فلا بد من حضور القلب في الصلاة. ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ، لأن حضور القلب في أولها ينسحب حكمة على باقيها. والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة يا أخوة، هذا كلام عظيم. الصلاة يوجد أركان معينة يجب على الإنسان أن يأتي بها، وواجبات وسنن، ولكن روح الصلاة، أصل الصلاة، النية والإخلاص والخشوع وحضور القلب. يعني لما تصلي لابد أن تكون النية لله سبحانه وتعالى، ويكون القلب حاضر لله سبحانه وتعالى، وتخلص لله سبحانه وتعالى، وتخشع في الصلاة، لأن الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاة وأفعال، يعني أذكار ودعاء وأفعال. فإذا لم يحضر القلب، إذا كان القلب غير حاضر، فلا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة. يعني صور أن تتكلم أنت يا رب أو تقرأ قرآن وقلبك غير حاضر أصلا، يعني مثلا إنسان ينظر إلى شيء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، وهو كل انشغاله بذلك الأمر وليس انشغالا بالذكر أو بقراءة القرآن. فإذا النطق لم يعرب عما في الضمير كان مثل الهذيان. يعني تصور أنت في قلبك شيء وتقول شيء آخر، يا مثلا أنت الآن تريد أن تتكلم، أصلا في قلبك تريد تتكلم عن الساعة، وأنت طول الوقت في بالك الساعة موجودة، ولكن تتكلم عن السيارة. هذه منزلة الهذيان فقط، يعني إخراج كلام. وكذلك إذا لم يكن القلب حاضرا وذكر الإنسان وناجى، فهذا لا يعني ما يأتي بروحي الصلاة، لأنه لا يعرب عما في الضمير. وكذلك بالأفعال، فالسجود والركوع هي تعظيم لله سبحانه وتعالى وإظهار المذلة لله سبحانه وتعالى، يعني تذل نفسك لله سبحانه وتعالى وتذل نفسك لله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن القلب حاضرا في هذه الأفعال فخرجت عن المقصود، كما في قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أي لما تذبحوا أنتم في الحج، فالله سبحانه وتعالى لن يأخذ الدماء واللحوم، يطلع إنما يناله التقوى منكم، إنما بذبحكم لهذه وبإراقة الدم وبتوزيعكم لهذه اللحوم هو بيان للتقوى التي محلها القلب. فإذا كان الخشوع والتقوى في القلب، وكانت النية والإخلاص في القلب، وحضر القلب، فهذا ينعكس على الجوارح وينعكس على الأقوال. والله سبحانه وتعالى يغفر بعض الذي يطرأ على الإنسان من غفلة في صلاته، فننتبه لذلك. بارك الله فيكم. والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة. يعني كيف أنت صلاتك تكون حية؟ كيف تكون هذه الصلاة فعلا لله سبحانه وتعالى؟ وكيف يكون هذا الأمر؟ دو مستس فيسم دستس كبيت زايلن فليكتن وند بليبت هاندلونغن هات Und die Seele des Gebetes, der Sinn und die Seele des Gebetes ist deine Absicht, die Absicht, die reine Absicht für Allah, Ikhlas, Aufrichtigkeit, Khushu', Demut, und dass dein Herz da ist. Das bedeutet, dass du das mit dem Herzen betest, bevor du sozusagen die Bewegungen und die Wörter sagst. Und das ist am wichtigsten. Wenn dein Herz nicht dabei ist im Gebet, dann ist das sozusagen, als ob man Zeit verschwendet. Warum? Weil das Gebet aus Erwähnungen, aus Dua und Taten besteht. Du sagst etwas, du machst bestimmte Taten und du bittest Allah um etwas. Das ist dein Gebet. Und wenn dein Herz nicht da ist während des Gebetes, dann hast du nicht erreicht. Weil wenn du etwas sagst und du sagst das nicht von deinem Herzen und du bist nicht dabei, das ist sinnmäßig, bist du nicht dabei, dann ist das wie nur etwas zu sagen, was man nicht versteht. Aber wenn dein Herz dabei ist und du verstehst den Sinn, was du sagst, dann hast du das erreicht, was du sagst. Auch bezüglich Taten. Man muss verstehen, im Gebet, wenn du Ruku' machst, wenn du dich verbeugst und wenn du dich niederwirfst, dann machst du das für Allah subhanahu wa ta'ala, damit du das zeigst, dass du ein Diener Allahs bist, dass du vor Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt bist und dass er dein Herr ist und dass du seine Majestät hier bestätigst, indem du dich niederwirfst und verbeugst. Wenn du das verstanden hast, diese Bewegung, dann muss dein Herz dabei sein, bei Ruku' und bei Sujud. Wenn dein Herz nicht dabei ist, dann hast du auch nicht erreicht. Beispiel dafür, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala bekommt nicht Fleisch und Blut von diesen Schlachtopfern, was ihr in Hajj macht, in Pilger macht. Aber Allah bekommt davon Gottesfürcht. Das bedeutet, was ihr von Gottesfürcht zeigt, indem ihr schlachtet. Wenn die Leute zum Hajj gehen, sie schlachten doch. Und Blut wird vergossen von Tieren. Aber wenn du das machst, bekommt Allah dieses Blut und dieses Fleisch? Nein. Allah braucht weder Blut und Fleisch noch dich. Aber wenn du schlachtest für Allah, dann hast du sozusagen etwas bestätigt, dass du Allah anbetest. Und das ist, dass du bestätigst At-Taqwa. Und deshalb muss das Herz dabei sein im Gebet. Sonst, wenn dein Herz nicht dabei ist, das bedeutet, wenn deine Gedanken woanders sind im Gebet und wenn dein Herz nicht konzentriert ist, du denkst an etwas anderes, dann wird auch dein Gebet nicht den Sinn haben, was normalerweise im Herzen und in Taten sein muss. Ist das Herz dabei im Gebet und du verstehst, was du sagst und du machst diese Bewegungen für Allah subhanahu wa ta'ala, dann hast du ein gutes Gebet. Hast du das nicht, dann gibt es einen Fehler und manchmal tust du viele Sachen, am Ende weißt du nicht, was du gesagt hast. Also du betest und du weißt nicht, was habe ich gelesen im Gebet? Du weißt nicht mehr. Warum? Weil deine Gedanken woanders waren. Deshalb sollte man aufpassen, barakallahu fikum. Und das Gebet hat Leben. Das Leben des Gebetes hat viele Bedeutungen und hat viele Voraussetzungen. Und man erwähnt manche davon. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Al-Ma'na al-Awwal, Hudur al-Qalb. Wa ma'nahu, an yafrugh al-Qalbu min ghayri ma huwa ملابس له وسبب ذلك الهمة فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة لما تهتم بأمر يحضر قلبك فيه لما تفكر فيه فلا علاج لإحضاره إلا صرف الهمة إلى الصلاة وانصراف الهمة يقوى ويضعف بحسب قوة الإيمان بالآخرة واحتقار الدنيا. فمتى رأيت قلبك لا يحضر في الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الإيمان فاجتهد في تقويته. هذه نصيحة لنا جميعا. انتبه مرة أخرى، لما يكون قلبك قد فرغ لشيء معين، يعني أنت فرغت قلبك لشيء معين، فأنت ستؤدي هذا الأمر بشكل صحيح لأن قلبك فقط مهتم بهذا الأمر. أما إذا كان قلبك غير مهتم بهذا الأمر فتريد أن تفعل الشيء بسرعة بحيث تلتفت للأمر الآخر. فإذا كان إذا كانت الهمة في الصلاة قوية وهمة عالية في الخشوع في الصلاة وقلبك حاضر وإيمانك قوي حصل المقصود أو حصل المقصود. أما إذا لم يحضر قلبك في الصلاة فاعلم أن الإيمان ضعيف فاجتهد في تقوية الإيمان. كيف تقوي الإيمان؟ بالعلم والأعمال الصالحة والمحافظة على الطاعات. هذا مهم جدا أن نفهمه، بارك الله فيكم. Die erste Bedeutung, dass das dein Gebet richtig wird und dass dein Gebet sozusagen richtig jetzt das Leben des Gebetes, dass du in deinem Gebet das Leben des Gebetes, den Sinn des Gebetes bestätigst, ist erstens, dein Herz muss dabei sein. Dein Herz muss alles ausschalten, außer eine Funktion. Und das ist Konzentration für das Gebet. Und dein Herz ist dabei, wenn du betest. Das ist am wichtigsten. Warum? Wenn in deinem Herzen verschiedene Themen sind und du denkst an verschiedene Sachen, dann wirst du etwas davon geben. Das wird angenommen, du denkst an drei Themen. Und dann kommt das Gebet, das ist das vierte. Dann hast du Viertel. Oder mehr. Das Wichtigste ist nicht dein Gebet, weil dein Herz nicht da ist für das Gebet, sondern für andere Dinge. Du denkst an andere Dinge. Und deshalb wirst du sozusagen nicht richtig beten können. Oder den Sinn, das Leben des Gebetes, die Seele des Gebetes wird nicht klar sein in deinem Gebet. Und dafür brauchst du die Bereitschaft und Engagement im Gebet. Du musst bereit sein und engagiert sein in deinem Gebet, dass du weißt, mein Herz muss jetzt leer sein für alles, außer für das Gebet. Dein Herz ist voll für das Gebet. Wenn du das schaffst, dann heißt das, dass dein Iman stark ist, dass dein Glaube stark ist. Aber wenn du das nicht hast im Gebet, sei sicher, dass dein Glaube schwach ist. Dass dein Iman schwach ist. Und weil dein Iman schwach ist, dann hat es eine Wirkung auf dein Gebet, dass du das Leben des Gebetes nicht hast. Und jeder muss es für sich selber merken. Wenn du sagst, Allahu Akbar in deinem Gebet, ist nur dann die Konzentration auf das Gebet, oder du denkst an die Kinder, du denkst an Geld, du denkst an Probleme, du denkst an die Leute, du denkst. Ja, und wenn du 7 Sachen hast, wie wirst du Konzentration haben in deinem Gebet? Deshalb muss dein Herz voll für das Gebet sein und leer für andere Sachen sein. Während des Gebetes. Wenn du das nicht schaffen kannst, dann ist das ein Zeichen, dass dein Iman schwach ist. Wie kannst du dein Iman stärken? Indem du gute Taten begehst, das richtige Wissen hast und indem du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest. Al-Ma'na al-Thani. At-Tafahumu li-Ma'na al-Kalam. فإنه أمر وراء حضور القلب، يعني حضر القلب الآن تفهم الكلام، لأنه ربما كان القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى. أنت في الصلاة تفهم ما تقول، اللفظ تلفظه، قل هو الله أحد الله الصمد، اللفظ لفظته وأنت تعلم معنى هذا اللفظ وقلبك حاضر، ولكن المعنى تأثير المعنى عليك غير موجود. فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها، فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. يعني الآن أنت تريد تصلي، قلبك حاضر، تريد تصلي لله سبحانه، حاولت تفرغ قلبك إلا للصلاة، أم بدأت تقرأ، لازم تفهم المعنى بحيث لو فهمت المعنى أن تعيش هذا المعنى في صلاة. إذا لم تستطع فستفكر في أمور أخرى، أو سيكون فقط لفظا ولن يكون هذا الأمر حياة، لأن الخواطر ستكون في أمور أخرى. فيجب أن تقطع كل الأمور التي تؤدي إلى خواطر خارج الصلاة. كيف؟ بحضور القلب وفهم معنى القراءة التي تقرأها في الصلاة. والمواد إما ظاهرة، يعني هذه المواد التي تصرفك، إما ظاهرة وهي ما يشغل السمع والبصر، ما يشغل السمع والبصر، وإما باطنة وهي أشد، كمن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا، يفكر في الدنيا، فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد، ولم يغنه غض البصر، لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به. وعجلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة بقطع ما يشغل السمع والبصر، وهو القرب من القبلة والنظر إلى موضع السجود والاحتراس في الصلاة من المواضع المنقوشة، وأن لا يترك عنده ما يشغل حسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أنبجانية أو أنبجانية بفتح وكسر الباء، لها أعلام يعني فيها مثل تصاوير، فقال فنزعها وقال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يعني صلى في ثوب، في عباية، هذه العباءة تسمى أنبجانية، من منبج بلدة قرب حلب، وقيل لا إلى موضع اسمه أنبجان، أنبجان يعني مثل ما تقول عربية سورية جزائرية مغربية هكذا، يعني عباءة عربية وهي عباءة أنبجانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، كان فيها أعلام كمزركشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوها عني فقد ألهتني في صلاتي. هذا إذا كانت المواد ظاهرة التي تصرفك وتصرف خواطرك عن الصلاة. وإن كان من المواد الباطنة فطريق علاجه أن يرد النفس قهرا إلى ما يقرأ في الصلاة ويشغلها به عن غيره. ترد نفسك قهرا، تجبر نفسك على أنك فقط تفكر في الذي تقرأه في الصلاة، ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة بأن يقضي أشغاله ويجتهد في تفريغ قلبه، ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي الله عز وجل وهول المطلع. فإن لم تسكن الأفكار بذلك فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهى، فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلاقات. كلام رائع، أن ترد نفسك قهرا إلى الاشتغال بالصلاة، أن تستعد قبل الدخول في الصلاة بأن تقضي أشغالك، تنتهي من أشغالك اللي قد تهمك في الصلاة، وتجتهد في تفريغ قلبك فقط للصلاة، وأن تذكر الآخرة، وأن تعلم أنك تقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى تقوم بين يديه، فبذلك تسكن الأفكار. فإذا لم تسكن الأفكار فعليه أن يترك الشهوات، أن يترك الإنسان الشهوات، لأن الشهوات هي السبب في أن هذه الأفكار التي تخالطك في الصلاة باقية لديك. فأسأل الله السلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الخشوع والخضوع في الصلاة. Die zweite Bedeutung, wie man das Leben des Gebetes hat, die Seele des Gebetes hat. Erstens haben wir gesagt, dein Herz muss dabei sein. Und du musst nur in deinem Herzen, wenn du betest, nur das Gebet in deinem Herzen haben. Zweitens, dass du verstehst, was du rezitierst und was du sagst im Gebet. Es kann sein, dass dein Herz dabei ist und du rezitierst, aber du verstehst nicht, was du sagst. Dann wirst du auch kein Demut bekommen, kein Khushu' bekommen. Und du musst die Bedeutung richtig verstehen. Weil wenn du nicht richtig verstehst, dann wirst du an etwas anderes denken. Du liest ja etwas. Aber du verstehst nicht, was bedeutet. Du hast die Wirkung der Bedeutung nicht. Dann wirst du an etwas anderes denken. Weil verschiedene Gedanken in deinem Kopf kommen werden. Und hier musst du diese Gedanken stoppen. Nur die Gedanken, die bezüglich des Gebetes sind, da darfst du haben. Aber andere Gedanken versuchst du wegzuschaffen, wegzuschieben. Und diese Gedanken, die kommen bezüglich zwei Themen. Entweder etwas, was äußerlich ist, oder etwas, was innerlich ist. Äußerliche Sachen, das ist, wenn du siehst oder wenn du hörst. Wenn du siehst oder wenn du hörst. Und innerliche Sachen, die sind diese Sachen, die als Gedanken kommen, und das passiert meistens bei den Leuten, die hängen an Dunya. Die hängen an Probleme von Dunya. Und die denken die ganze Zeit nur an Geld, Vermögen und Dunya-mäßig. Und wenn du Staudamm machst, dann wirst du diese Gedanken nicht mehr haben in deinem Gebet. Äußerlich oder innerlich. Wie kann man das behandeln? Weil wir alle das haben. Wenn wir beten alle, dann kommt der Shaitan zu dir und der macht dir Gedanken. Normalerweise, du musst das sperren. Du musst Staudamm hier haben. Aber wie machst du das wirklich bezüglich dieser Gedanken? Die äußerlichen und die innerlichen. Wie kannst du das machen? Äußerlich, das ist, was du siehst und was du hörst. Was machst du dann? Du musst näher an dein Sutra kommen. In Richtung Mekka. Und du guckst den Platz, wo dein Stern dann auf den Boden kommt. Also du guckst nur den Platz, nicht rechts, nicht links, nicht oben, nicht nach vorne. Nur den Platz anschauen. Während des Gebetes. Und du bist näher an dein Sutra. Und du sollst aufpassen, wenn du betest, dann versuch nicht an einer Stelle zu beten, wo Steckereien und sowas auf dem Boden sind. Oder Bilder auf dem Boden. Ob jetzt Menschen, Tiere oder auch etwas anderes. Versuch, dass das glatt ist. Ohne Muster. Und dann, wenn du was hast, dann versuch das wegzuschicken, wegzuschieben, indem du nur an das Gebet denkst. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat mal in ein Kleid gebetet. Und es gab auf diesem Kleid solche Stickereien, ja? Das war gestickt so und so weiter. Muster hat das. Nach dem Gebet, der Prophet Muhammad s.a.w. hat das ausgezogen. Der hat gesagt, ja, wegschaffen. Ich könnte nicht konzentriert beten. Weil diese Muster, die haben mich sozusagen abgelenkt vom Gebet. Deshalb versuch mal, wenn du, dass du während des Gebetes nur deinen Platz anzuschauen, nicht viel zuhören, was die anderen um dich sagen, hör nicht zu, versuch dich zu konzentrieren, komm näher zu deinem Sutra und schau diesen Platz des Sujudes, dann wirst du inshallah sozusagen diese jetzt äußerliche Wirkungen, die dazu führen, dass du nicht verstehst, was du sagst, erstmal beide Seite. Du hast das beide Seite geschafft. Dann die Sachen, die innerlich sind. Die innerlich sind. Die Heilung dafür ist, dass du deine Seele zwingst. Dass du deine Seele zwingst, die Konzentration an das Gebet zu haben. Und dass du vor dem Gebet dich vorbereitest. Indem du alles, was dich zum Beispiel ablenken wird im Gebet, erledigst. Hast du etwas, du willst etwas kaufen und sowas, erledige das. Hast du etwas im Herzen, versuch das zu erledigen. Indem du sagst, ja erstmal, das ist Gebet, ich schalte aus. Alles ausschalten. Jetzt ist nur Gebet. Und du musst an deinem Herzen arbeiten, indem, dass dein Herz vor Allah subhanahu wa ta'ala ist. Zweitens, dass du weißt, dass du am letzten Tag vor Allah stehst und du denkst an den letzten Tag. Und dann, dass du weißt, dass du zwischen den Händen Allahs aufstehst im Gebet. Wenn du das alles im Kopf hast und in deinem Herzen hast und das alles nicht weggeht und du denkst noch an andere Dinge außer des Gebetes, sei sicher, dass du dann viele sozusagen Begierden hast in deinem Leben. Und durch diese Begierden kannst du dich nicht konzentrieren im Gebet. Deshalb sollte man Allah fürchten und alle Begierden weglassen, wenn man richtig beten will. وَعْلَمْ أَنَّ الْعِلَّةَ مَتَتَمَكَّنَتْ لَا يَنْفَعُهَا إِلَّا الدَّوَاءُ الْقَوِيِّ. المرض إذا صار شيء كثير ما ينفعه إلا الدواء القوي. والعلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها إلا أن تنقضي الصلاة في المجاذبة. يعني عنده هو مرض هو يأخذها كذا هو يأخذها كذا يأخذها كذا يأخذها حتى تنقضي. ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكرة وكانت أصوات العصافير تشوش عليه وفي يده خشبة يطيرها بها فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها. فقيل له هذا شيء لا ينقطع فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة. فكذلك شجرة الشهوة إذا علت وتفرقت أغصانها انجذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأقذار فذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع. وسبب هذه الشهوة التي توجب هذه الأفكار حب الدنيا. قيل لعامر بن عبد قيس رحمه الله هل تحدثك نفسك بشيء من أمور الدنيا في الصلاة؟ فقال لئن تختلف الأسنة في الأسنة هو الرماح والسيوف في أحب إلي من أجد هذا أو من أن أجد هذا. يعني أحسن يقطعوني بالسنان، السنان هو يعني رؤوس سيوف والرماح، خير لي من أن تحدثني نفسي في أمور الدنيا في الصلاة. سبحان الله. وعلم أن قطع حب الدنيا من القلب أمر صعب وواله بالكلية عزيز، فليقع الاجتهاد في الممكن منه والله الموفق المعين. يعني حاول قدر المستطاع، لن تستطيع ترك الدنيا، لن تستطيع أن تترك الشهوات، ولكن حاول قدر المستطاع أنه يذهب هذا. وانظروا بارك الله فيكم إلى هذا الكلام الرائع. المرض عندما يتفشى ويكون أقوى يحتاج إلى دواء أقوى، الدواء الضعيف لا يؤثر فيه، والشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمرض إذا كان قويا والإنسان يحاول أن يفعل شيء ضد المرض يصبح بينهما تجاذب هذا وهذا بينه وينقضي الأمر. وكذلك في الصلاة، الشهوات من جهة، حب الدنيا، الشيطان من جهة، وأنت تريد الخشوع وتريد حضور القلب من جهة أخرى، فيتجاذبان حتى تنقضي الصلاة. فإذا انقضت الصلاة انتهى الأمر. وأتى هنا مثال رائع، قال إنسان جلس تحت شجر يريد أن يصفو له فكرة، يعني يريد يفكر لوحده مرتاح، فأتت العصافير وبدأت تشوش عليه فأخذ خشبة يطيرها. فإذا ذهبت العصافير يبقى هو أخذ الخشبة ينتظر حتى تأتي مرة أخرى حتى يطيرها. وكذلك الإنسان يحصل له في الصلاة، فقيل فيقال له أنت هذا لا ينقطع، ستأتي العصافير ستأتي على الشجرة وكل ما تأتي يأخذ العصافير، فالخلاص يكون اقطع الشجرة وانتهى، إذا ما في شجرة لن تأتي العصافير. وكذلك شجرة الشهوات، إذا قطع الإنسان شجرة الشهوات خلاص سيفكر فقط ويخشع، لأنه لن تنجذب الأفكار إلى غير شيء، إلى الخشب حتى يطير العصافير. فلا تذهب عمرك في شيء لن تستطيعه اللي هو تقضي على كل الشهوات، لأنه ستبقى الشهوات، ولكن حاول قدر المستطاع أنه ما يكون بينك تجاذب وبينها. أتت الشهوة، أتى شيء وأصل حب الدنيا في الصلاة، حاول أن تبعده عن نفسك وأن تكمل صلاتك. يعني خلاص هذا الإنسان ماذا يفعل اللي العصافير تأتي على الشجرة؟ خلاص يفكر بعد قليل لن يسمع صوت العصافير، وهكذا يفعل الإنسان حتى يتخلص من الشيطان. Du musst es wissen. Wenn die Krankheit stark ist, dann braucht diese Krankheit ein starkes Medikament. Die Krankheit braucht starke Medikamente, weil leichte Medikamente, die können nicht mehr nutzen. Natürlich, die Gesundheit kommt von Allah. Und wenn die Krankheit so stark geworden ist, das bedeutet im Gebet jetzt speziell, dass du die ganze Zeit nicht mehr denkst an dein Gebet, dass du keine Konzentration hast, dass du keine Demut hast im Gebet, dann musst du etwas dagegen haben. Du brauchst ein richtiges Medikament. Und von einer Seite, deine innerlichen Gedanken, die an Dunya hängen und so weiter, von der anderen, du willst doch Konzentration haben im Gebet. Und eins gegen den anderen. Und dann machst du gegen und die kommen gegen und das Gebet ist vorbei. Am Ende hast du nicht erreicht. Dieses Beispiel ist so ein Beispiel. Der Autor hier bringt so ein schönes Beispiel. Er sagt, eine Person, er will sich unter einem Baum legen und er will sozusagen in Ruhe denken. Dann kommen die Vögel und die fangen an zu zwitschern. Laut. Aber der will in Ruhe denken. Was macht er? Der holt einen Stock und er schlägt auf den Baum, damit er die Vögel wegjagt, wegtreibt. Dann kommen sie wieder. Der macht nochmal mit Stock. Der kann nicht ruhig werden. Zum Beispiel, der ist ruhig geworden. Dann kommen sie, der nimmt nochmal Stock und der schlägt. Und so weiter. Und er macht das immer so. Dann sagt man ihm, diese Sache wird immer bleiben. Wenn du unter einem Baum bist und es gibt Vögel, die kommen dort und die werden zwitschern. Willst du endlich sozusagen das beseitigen am besten? Sägst du diesen Baum ab. Und dann kommen die Vögel nicht mehr. Und das ist das Gleiche mit Begierden. Wenn man Begierden hat, dann ist das Baum von Begierden. Und dann kommt das immer, dass du deine Begierden in deinem Herzen hast. Und wenn du etwas dagegen hast, dann schaffst du ein bisschen, dann kommen nochmal diese Gedanken. Und hier hast du der Shaitan, hast du deine Psyche und hast du deine Begierden in deinem Herzen von einer Seite. Und von der anderen Seite, du willst dich konzentrieren, du willst Demut haben, du willst richtig beten. Und eins gegen den anderen. Wie Seil ziehen, ja? Eine Mannschaft zieht in die richtige Richtung und diese Mannschaft in die andere Richtung. Die ziehen und die ziehen. Die ziehen und die ziehen. Aber dann am Ende ist das Gebet vorbei und du hast nicht geschafft. Und deshalb sollte man die Begierden hier stoppen, indem man die Liebe zu Dunya nicht im Herzen hat. Weil die Begierden kommen, weil man diese Dunya, das diesseitige Leben, liebt mehr als Al-Akhira. Und deshalb kommen diese Begierden. Amr ibn Abd Qais wurde gefragt, wenn du im Gebet bist, denkst du an Sachen von Dunya, an Begierden und so weiter? Der die sagt, Subhanallah, wäre ich mit Schwertern zerstückelt, ist besser für mich, dass ich sowas in meinem Gebet habe. Das wird, ich konzentriere mich. Aber du musst wissen, dass jeder von uns sozusagen die Dunya liebt. Und keiner kann sagen, ich bin begierdenfrei. Jeder hat Begierden. Und deshalb, du kannst das niemals schaffen, dass du die Dunya nicht liebst. Aber du musst versuchen, du musst dich anstrengen, dass du Konzentration im Gebet hast und dass du Demut im Gebet hast. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Dieses Beispiel, was der Autor bringt hier mit dem Baum und dem Vögel, ist es sehr schön. Das bedeutet, jetzt schalte alles aus und bete, wenn diese auch Begierden kommen, wenn der Shaitan einflüstert, ignoriere das, bete weiter. Das auch mit der Person, der zum Beispiel unter dem Baum ist, der will in Ruhe überlegen, dann kommen, der macht den Stock, die kommen immer. Aber wenn er das einfach ignoriert und weiter seine Gedanken konzentriert, dann wird er das schaffen. المعنى الثالث التعظيم لله والهيبة في صلاتك أن تعظم ربك وأن تهاب الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى وذلك يتولد من شيئين معرفة جلال الله تعالى وعظمته ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع ومن ذلك الرجاء فإنه زائد على الخوف فكم من معظم ملكا يهابه لخوف سطوته كما يرجو بالرحمة والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من تقصيره العقاب. Die dritte Bedeutung, wie du das Leben im Gebet haben kannst, ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala verehrst, subhanahu wa ta'ala. Dass du seine Majestät kennst und dass du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest. Und dies kannst du schaffen, wenn du zwei Sachen weißt. Dass du weißt, dass Allah die Majestät hat subhanahu wa ta'ala und die Macht hat subhanahu wa ta'ala und niemand hat so etwas wie Allah. Zweitens, dass du weißt, wie du schwach bist und du kannst nichts tun und du bist Diener. Das wird Allah kann mit dir alles tun, was er will. Wenn du das hast, du weißt, wer dein Gott ist, wer dein Herr ist, dass er allmächtig, allgroß ist und dass du schwach bist, du kannst gar nicht und du bist Diener, du brauchst ihn, er braucht dich nicht, er ist vollkommen, du bist nicht, dann wird das etwas bewirken bei dir. Und zwar, dass du Allah fürchtest, dass du dich ergibst und dass du Allah fürchtest. Und danach kommt die Sache, die sehr wichtig ist, dass du die Hoffnung hast. Dass du die Hoffnung hast. Weil viele Leute, die fürchten vielleicht einen König oder einen Führer, aber die haben keine Hoffnung bei ihm. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala ist das anders. Wir fürchten Allah und wir haben Hoffnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb derjenige, der betet, der muss hoffen auf die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala und der muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Das heißt, wenn er gut betet, dann will er die Gabe haben. Und wenn er schlecht betet, dann hat er Angst, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn bestraft. وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة فإذا سمع نداء المؤذن فليمتثل النداء للقيامة ويشمر للإجابة ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر وإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساتر وأنه يكفرها الندم والحياء والخوف. Derjenige, der betet, der soll in seinem Herzen die Bedeutung des Gebetes haben, wenn er betet. Wenn er den Gebetsruf hört, dann soll er sich Gedanken machen, wie wird es am letzten Tag sein, wenn Allah uns ruft? Am letzten Tag. Und er sollte schnell, wenn er den Gebetsruf hört, er sollte schnell versuchen zu beten. Und er muss hier sich Gedanken machen, das will ich, mach das, was Allah von mir will. Der soll mit seinem Körper auch kommen zum Gebet. Wenn der Betende seine Aura bedeckt, der muss das verstehen. Warum bedecke ich meine Aura? Bedecke ich meine Aura, damit die Leute das nicht sehen, was ich normalerweise zu bedecken habe? Er soll sich Gedanken auch machen. Man bedeckt auch etwas, was man drin hat. Nur Allah kennt das. Das wird, was so in deinem Herzen ist. Was du geheim machst, weiß nur Allah und nicht die Leute. Und wenn du deine Aura bedeckst im Gebet, dann musst du auch wissen, dass Allah dich bedeckt in deinem Geheim, was du drin hast. Und er weiß das. Und trotzdem, der bedeckt dich, subhanahu wa ta'ala. Und wenn du das weißt, und du hast Sünden, und du hast Begierden, dann musst du wissen, Reue, Schamgefühl und Furcht von Allah, subhanahu wa ta'ala, sind wichtig hier. وَإِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَ فَقَدْ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنِ الْجِهَاتِ إِلَّا جِهَةِ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى أو فصرف قلبه إلى الله تعالى أولى من ذلك. فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها، كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عن ما سواه. يعني عندما تتخذ جهة القبلة، ليش؟ لأنه الصلاة صلى إلى القبلة، فأنت تترك كل الجهات وتأخذ جهة القبلة. كذلك لما تتوجه في صلاتك تتوجه إلى رب العالمين، فلا تتوجه إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى. Barakallahu fikum. Wenn der Betende die Richtung von Qibla nimmt, der verlässt alle Richtungen, der nimmt nur die Richtung von Qibla, der nimmt nur die Richtung von Kaaba, weil das nicht anders geht. Wenn du beten willst, dann die Richtung von Kaaba. Auch wenn du betest, dann muss dein Herz an Allah kommen, subhanahu wa ta'ala. Dein Herz muss nach Allah, subhanahu wa ta'ala, verlangen, nach seiner Gabe und nach seinem Huld, subhanahu wa ta'ala. Weil derjenige, der dir dieses Herz gegeben hat, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und dein Herz muss für ihn sein in deinem Gebet. Wenn das nicht so ist, dann wirst du kein Demut, kein Khushu' im Gebet haben. وَإِذَا كَبَّرْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي فَلَا يُكَذِّبَنَّ قَلْبُكَ لِسَانَكَ. لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فقد كذبت. فاحذر أن يكون الهوى عندك أكبر بدليل إيثارك موافقته على طاعة موافقته على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا كبر الإنسان لا يجعل القلب يكذب اللسان والعكس، يعني عنده في القلب شيء ويقول في اللسان شيء، يقول الله أكبر ولكن هنا الدنيا أكبر، الله أكبر حب المال وحب النساء وحب الشهوات أكبر. لا، لا تفعل ذلك، لأن هذا الهوى. إنما عندما تقول الله أكبر فعلا الله أكبر، لأنك أنت تريد الله سبحانه وتعالى. Pass auf, wenn du betest, dass dein Herz verleugnet deine Zunge und deine Zunge verleugnet dein Herz. Wenn in deinem Herzen so ist, wenn du glaubst, dass Allah der Allmächtige ist und Allgrößte ist, wenn du sagst Allahu Akbar, dann muss auch in deinem Herzen wirklich Allahu Akbar sein. Und nicht nur auf Zunge sagen Allahu Akbar, aber du folgst deinem Gelüst und du folgst deiner Zuneigung. Und bei dir ist Dunya am größten, nicht Allah. Wenn wirklich Allahu Akbar ist der Größte in deinem Herzen, dann musst du auch das so leben. Und wenn du sagst Allahu Akbar im Gebet, dann muss das so sein, wie du das gesagt hast. فإذا استعذت فاعلم أن الاستعاذة هي لجؤ إلى الله سبحانه. فإذا لم تلجأ بقلبك كان كلامك لغوا. وتفهم معنى ما تتلو واحضر التفاهم بقلبك عند قولك الحمد لله رب العالمين، واستحضر لطفه عند قولك الرحمن الرحيم، وعظمته عند قولك مالك يوم الدين، وكذلك في جميع ما تتلو. يعني لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كيف أنت تلجأ الآن في وقت المصائب إلى الناس أو إلى الشرطة أو إلى الأقوى منك لما تحتاج المساعدة؟ فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بقلبك، وليس تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت ما تفهم هذا المعنى بالمرة. ويجب أن تفهم ما تتلو. لما تقول الحمد لله رب العالمين أن تعرف أنك تحمد هذا وتشكر الله الذي رباك والذي أعطاك والذي أحسن إليك. فلما تقول الرحمن الرحيم تعلم لطف الله سبحانه وتعالى أنه يرحم رحمة خاصة ورحمة عامة، رحمة للمؤمنين خاصة ورحمة للجميع عامة، وأن تعلم عظمة الله مالك يوم الدين أنك ساقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهكذا wenn man sagt أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Al-Isti'aza, dass du Zuflucht suchst bei Allah subhanahu wa ta'ala, weil Allah dir helfen kann. Aber wenn du das nur sagst und du verstehst das nicht, dass du die Hilfe Allah brauchst und dass du Zuflucht bei ihm suchst, dann ist das nur sozusagen unnötig. gesprochen. Und du musst auch das verstehen. Wenn du sagst, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, das wird du lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn aller Welten, der dir alles gegeben hat. Und wenn du sagst, Ar-Rahman, Ar-Rahim, du weißt, der ist allbarmherzig, allgnädig. Das heißt, es gibt eine große Barmherzigkeit und eine spezielle Barmherzigkeit für die Gläubigen. Und wenn du sagst, Maliki Yawmiddin, dann denkst du an den letzten Tag und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Herrscher an diesem Tag. Wenn du das verstehst, dann wird das dein Gebet bewirken. Aber wenn du das nur auf Zunge sagst und du verstehst das nicht, dann hast du nicht erreicht. وقد روينا عن زرارة ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قرأ في صلاته فإذا نقر في الناقور سورة المدثر فخر ميتا مات. قال فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عظيم. فلما قال هذا مات. وما ذاك إلا لأنه صور تلك الحال فأثرت عنده التلف. يعني لما تصور ذلك الحال كيف سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما استطاع أن يتحمل هذا الموقف فخر ميتا. أو نحن اليوم فإذا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، ولا شيء يأثر، يروح يزني ويفعل، نسأل الله السلام. واستشعر في ركوعك التواضع وفي السجود كزيادة الذل، لأنك وضعت النفس موضعها ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه وتفهم معنى الأذكار بالذوق. Wir haben schon erwähnt, sagt der Autor, dass Zurara ibn Abi Aufa, der hat eine Ayah von Surah Al-Muddathir, die Ayah 8, der hat das gelesen, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ, als er das gelesen hat, er ist gestorben. Er ist sofort gestorben. Warum? Weil er sozusagen sofort verbunden hat. Wenn zum letzten Tag gerufen wird, wenn am letzten Tag er vor Allah steht, wenn ins Horn geblasen wird, was passiert? Der hat so große Angst gehabt. Dann ist er gestorben. Und das ist jetzt in unserem Leben. Wir sagen, Jahannam, und was in Jahannam passiert? Ist egal, die Leute machen Zina, die Leute klauen, die machen schlecht. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Und wenn du in deinem Ruku' bist, dann musst du Bescheidenheit haben. Und wenn du in deinem Sujud bist, dann musst du dich erniedrigen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und ergeben und hingeben vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn dein Stern auf dem Boden ist, dann musst du wissen, du bist zurück zu deiner Urmaterie gekehrt. Du bist von Erde erschaffen und du bist jetzt zur Erde, wenn du dich vor Allah subhanahu wa ta'ala niederwirfst. Und dann verstehst du, was du sagst hier und du hast das in deinem Herzen. وَعْلَمْ أَنَّ أَدَاءَ الصَّلَاةِ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ الْبَاطِنَةِ سَبَبٌ لِجَلَاءِ الْقَلْبِ مِنَ الصَّدَعِ وحصول الأنوار فيه التي بها تتلمح عظمة المعبود وتطلع على أسراره وما يعقلها إلا العالمون. فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيها فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجودها. كثير يصلي سجد ركع ولكن لم يفهم شيء من الصلاة. وكم من رجل يقوم ويقعد ويسجد ويذكر وما له من ذلك إلا التعب والنصب إلا الكلام. وكم من إنسان يصلي، فذلك انتبه، الرجلان يصليان أحدهما في أعلى عليين والآخر في أسفل سافلين، أما الأول فمؤمن متقي والآخر منافق كذاب، فهذا في أسفل سافلين في جهنم وهذا في علي، ولكن الحركات نفسها، فنسأل الله السلامة. إذن يجب أن يتفهم الإنسان هذه المعاني، بارك الله فيكم، في الصلاة حتى تكون صلاة صحيحة. ولكن أي هذه المعاني في حياتنا؟ خلاص بس يلا أرحنا، ريحنا يا زلمة، خلينا نصلي. النبي كان يقول أرحنا بها يا بلال، نحن نقول أرحنا منها، لازم نرتاح. يلا البيت، بايرن ميونخ حيلعب ضد شالكة بسرعة، فازوا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، ان شاء الله دولة الاسلام قادمة باعتبار فاز بايرن ميونخ، فصلى الله السلامة. دو مستس بسن Wenn du das Gebet dann verrichtest und du hast diese innerlichen Medikamente, was wir erwähnt haben, dann wird dein Herz sauber und rein bleiben. Und du wirst das Licht in deinem Herzen haben, weil du weißt, wer dein Herr ist, wer dein Schöpfer ist. Und du weißt dann, sozusagen, du kennst dann die Geheimnisse des Gebetes. Und das kennen nur die Leute, die Wissen haben. Aber derjenige, der das Gebet sozusagen als Erscheinungsbild macht und der versteht nicht die Bedeutung des Gebetes und den Sinn des Gebetes, diese Person hat gar nicht Barakallahu fikum gemacht und hat gar nicht geschafft. Deshalb sollte man aufpassen. Viele Leute heute beten, aber bekommen sie Ajr vom Gebet? Mit Sicherheit nicht. Möge Allah uns bewahren. Der Prophet hat das gesagt. Dein Ajr ist bezüglich dein Khushu'. Und wenn du diese Sachen nicht hast in deinem Gebet, dann la hawla wa la quwwata illa billah. Du hast nur Bewegungen gemacht und du warst müde. Der Prophet hat gesagt immer, O Bilal, beruhige uns. Oder lass uns ausruhen mit dem Gebet. Aber wir sagen heute, lass uns endlich fertig sein vom Gebet. Vom Gebet. Nicht im Gebet. Und zwei Leute, die beten nebeneinander, die machen das Gleiche. Einer ist im Paradies in Ferdaus und der andere ist in der schlimmsten Stufe der Hölle. Weil einer das für Allah macht, der ist ein Gläubiger und der fürchtet Allah und der andere ist Heuchler. Und beide, die machen die Gleichen. Und viele Leute, die sagen in der Zunge und die machen von Bewegungen, die wissen nicht, was das bedeutet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وأعود وأنبه وأقول ليس كل من صام وصلى وليس كل مرأة تحجبت هذا يعني أنها صالحة أو أنها تخاف الله إنما قد يصلي الإنسان ويصوم وهو منافق وقد تحتجب المرأة وهي خبيثة. تذكرون في تركيا كانوا يأتوا بالعاهرات يحجبوهم يلبسون نقاب حتى النساء ما تحجب، والآن يفعل ذلك في تونس حتى تترك النساء المسلمات الفاضلة ذلك. فعندنا في بلادنا في الشام أغلب النساء تشوف محجبة، شو مبارح مليون مبارح، قال والله إذا تحجبت تتزوج أسرع، أما إذا ما تحجبت ما تتزوج، يعني مو ولا الله. فنسأل الله السلام. فذاك انتبه يا أخي بارك الله فيك. الصلاة فيها أمور. إذن المعنى الأول حضور القلب، المعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام، أن تبتعد عن هذه الأمور أمراض القلب في الصلاة، والثالث وهو الأهم تعظيم الله وخوف الله ورجاء الله. فمن كانت عنده هذه هذا الذي صلى. أما الثاني للإنسان ربع عشر خمس نص وما في إنسان ما في خمس. Barakallahu fikum, ich sage das noch immer und ich sage das nochmal. Das heißt nicht, dass eine Person in die Moschee kommt und zwei Rak'a betet. Oder dass eine Moschee fastet und sowas, dass diese Person gläubig geworden ist und der Beste ist. Nein, nein, nicht so denken. Nicht so denken. Das heißt nicht, dass eine Frau sich verhüllt hat oder Hijab getragen hat, das bedeutet, die ist die beste Frau. Nein, auf keinen Fall. Es gibt einen Sinn für diese Handlungen. Und wenn man das nicht verstanden hat, dann könnte man die Leute auslachen. In der Türkei zur Zeit von diesem verdammten Atatürk. Zu seiner Zeit, was hat er gemacht? Der hat die Frauen damals umgehüllt, die Huren waren. Und die gingen auf der Straße, damit die guten Frauen Hijab verlassen. Und das macht man heute in Tunesien. Möge Allah uns bewahren. Oder manche, die kommen ins Gebet, die kommen zum Gebet, die kommen in die Moschee. Aber die kommt nicht, weil er beten will. Nein, der kommt vielleicht, damit er zuhört, was die Leute sagen. So, der hat Zeit, der wird das verbringen, möge Allah uns bewahren. Und manche verstehen nicht, was das Gebet bedeutet. Nein. Und am Ende, ich werde für dich nicht tun und du wirst für mich nicht tun. Ich will gerettet werden und du willst gerettet werden. Deshalb musst du dich konzentrieren an deinem Gebet, nicht an meinem. فانتبه لهذا بارك الله فيك. يوم القيامة لن أنفعك ولا تنفعني، والله والله لن أتعرف عليك ولن تتعرف علي يوم القيامة. فلذلك احرص أن تصلي وأن تكون أعمالك لله سبحانه وتعالى أنت، ولا تنظر إلى الآخرين ماذا يفعلون. فصلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم بخير والحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك.